Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Wir sind heute vor Ort, wie man sieht, hinten die Adamskaserne im schönen Soest. Hier ist heute Weihnachtsfeier der örtlichen Piraten und Einweihungsfeier unserer Räume. Und Einweihungsfeier der Räume, genau, weil die Piraten haben hier in der Kaserne zwei Räume gemietet. Und jetzt geht es um Kommunalpolitik, weil diese Kaserne halt hier in Soest ein besonderer Punkt ist. Ja. Und stellt euch nochmal ganz kurz vor, weil vielleicht sehen das ja auch Leute, die euch noch nicht kennen. Ja, ich bin der Fitz, der Sven Slarik, ich bin der Landesvorsitzende, ich war vorher der Kreisvorsitzender in Soest und hier kommunalpolitisch insofern mich halt eben, ich sitze zwar nicht im Rat, aber ich mische mich überall ein. Das haben die hier auch schon sehr verärgert zur Kenntnis genommen, dass ich mich überall einmische. Und diese Adamskaserne hier, das ist auch so eins meiner Steckenpferde, meiner politischen. Ja, ich bin Robert Stein, Landtagsabgeordneter im Haushalt für Kommunalpolitik und für Finanzen und habe ich gesagt im Haushalt? Im Haushalt für Kommunalpolitik. Ich meine natürlich im Ausschuss für Finanzen, Haushalt und Kommunalpolitik. Ja. Genau. Und bin aus Hamm, lokal auch aktiv dort natürlich und jetzt hier in der Nachbarstadt Soest eingeladen worden zur Weihnachtsfeier natürlich auch mal hier. Zu sehen und zusammen zu feiern. Natürlich auch hier das Projekt der Adamskaserne näher kennenzulernen. Mhm, genau. Ja, dann, was ist das Besondere an der Adamskaserne hier? Die Adamskaserne ist eine ehemalige belgische Kaserne, beziehungsweise die hat noch eine viel, viel weiterreichende Geschichte. Das war früher ein Kriegsgefangenenlager, dann waren hier Flüchtlinge untergebracht, dann kamen die belgischen Streitkräfte, die hier Besatzer waren, und die sind 1991, glaube ich, angezogen. Seitdem steht das Ding leer, ist unter Verwaltung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, BIMA kurz, und wird seit 98, 99 untervermietet an Vereine und Künstler. Ja. Das heißt also, es gibt hier drin ein Künstlerhaus, hier ist auch die französische Kapelle, das ist irgendwie so ein Denkmal, also von den kriegsgefangenen Offizieren, die haben hier eine Kapelle gestaltet. Wie gesagt, es wird untervermietet an Künstler und Vereine, Sportvereine auch größtenteils. Ja. Und jetzt wollte vor kurzem die Stadt Soest das Ding kaufen und ein Leuchtturmprojekt daraus machen, was bedeutet hätte, dass die Vereine, die hier sich hier angesiedelt haben, das sind mittlerweile gut 100 Vereine, würde ich sagen, und Künstler, dass sie sich nicht mehr hätten leisten können und die wären im Grunde genommen dann rausgeflogen. Weil die Mieten gestiegen wären. Weil die Mieten gestiegen wären, genau. Man hätte also das dieses ganze Gebäude, diesen ganzen Gebäudekomplex halt eben hochmodern renovieren wollen, mit Zuschüssen vom Land. Also das war diese regionale Südwestfalen, die jetzt gerade stattfindet, da hatte man sich beworben. Und das ist letzten Endes jetzt gekippt, auch nicht zuletzt dank unserer Initiative. Ich habe sogar eine kleine Anfrage auch über den Reon im Landtag gestellt. Und wo halt eben dann einiges an Planungsfehlern zutage gekommen sind, die eben ein bisschen kleingeredet wurden. Mhm. Also im Prinzip, wo dann hinter die Kosten wieder explodiert werden, durch typische Spiel. Okay. Gut. Wichtig ist jetzt eigentlich, also ich habe mir das gerade hier mal ansehen dürfen, es gibt echt engagierte Menschen, denen einfach die Perspektive fehlt, denen die Planungssicherheit fehlt, dass man ihnen Sicherheit gibt in einem Nutzungskonzept. Das Nutzungskonzept, das gab wohl schon diverse erarbeitete, ist mir gerade erzählt worden, wo dann einfach nicht die Menschen dann beteiligt worden sind, wo nicht gefragt worden ist, was wollt ihr eigentlich, und deswegen sind die im Nachhinein wohl immer auf Ablehnung gestoßen, dass man hier also nochmal wirklich einen neuen Anlauf nimmt, eine neue Planung erstellt. Und zwar eine, die einmal die Mieter hier vor Ort inkludiert und dann natürlich einmal auch die Menschen hier, die es lokal eben noch betreffen kann, auch noch mit einbeschließt und dass man mit den Menschen spricht. Denn zum Beispiel das Stadtarchiv hat wohl aus der Zeitung erfahren, dass es geplant sei, dass sie hier hinziehen sollen. Solche Dinge sind natürlich ein absolutes No-Go. Mhm. Und da gibt es natürlich im Nachhinein Proteste, die kann man vermeiden. Und da muss also schon in der Planungsphase wirklich mit allen gesprochen werden und ein gutes Konzept auf die Beine gestellt werden. Das ist viel zu schade, dass das hier nicht genutzt wird. Also da steckt so viel Potenzial drin. Und ist auch wichtig für die vielen engagierten Menschen. Klar. Vor allem, je länger es leer steht, desto besser wird die Bausubstanz ja auch nicht. Ja, ne? Genau. Und besser mit den Bürger sprechen als über die Bürger und die entscheiden sich dann auch wundern, warum die Entscheidung nicht angenommen wird. Klar. Also ich meine, die Mieter, die jetzt hier drin sind, die versuchen das schon halt eben so ein bisschen in ihren Grenzen, sage ich mal, im Stand zu halten. Aber dadurch, dass es halt eben auch so eine kippelige Situation ist, das ist ja jetzt im Grunde genommen nur eine Zwischennutzung, also es ist immer noch gewidmet als Kaserne, ja, und nicht als Bürgerzentrum oder wie auch immer man das umwidmen müsste. Dadurch ist halt eben, gibt's halt überhaupt keine Planungssicherheit und die Stadt könnte von heute auf morgen sagen, so, wir räumen das jetzt. Was ihr hier macht, ist illegal. Mhm. Und von daher nimmt natürlich auch niemand hier Geld in die Hand. Oder es gibt auch keine Sponsoren, die sich da mal bereit finden würden, da irgendwas zu machen. Ja, eine Frage. Du hattest gerade gesagt, man kann sofort räumen, weil es illegal ist. Ja. Also zahlen die ganzen Leute hier keine Miete? Doch, die zahlen hier die Miete, obligatorischer Euro pro Quadratmeter, und zwar an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Ach so, aber haben dann auch keinen Vertrag oder sowas? Doch, doch, die haben Mietverträge. Ja, das ist aber eine Zwischennutzung. Ach so, okay, und die kann jederzeit, gut, okay, dann haben wir verstanden. Die kann jederzeit gekippt werden. Gut. Ja, und was habt ihr euch in Soest vorgestellt, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob die Landesebene da was tun kann, wie es hier weitergehen soll? Ja, im Grunde genommen das, was der Robert schon gesagt hat. Es gibt jetzt hier von Seiten der Mieter schon so eine Initiative, dass die wollen halt eben eine Genossenschaft gründen. Eventuell die Wirtschaftsförderung, die Stadt noch ein bisschen mit ins Boot holen. Und die würden das Ganze ganz gerne kaufen und entsprechend dann auch umwidmen und erschließen. Das muss ja auch noch erst erschlossen werden. Ja. Aber das ist alles noch so ein bisschen in der Schwebe. Also ich meine, dass die Stadt das kaufen wollte und das gescheitert ist, das ist jetzt im Oktober, glaube ich, erst passiert. Mhm. Ja. Jetzt haben wir im Dezember, was im halben Jahr mal jemand schauen möchte. Ja, ist okay. Stimmt, gut zu erwähnen. Nein, wir gehen ja Veröffentlichungsdatum an, das ist ja nicht die Frage. Ja, gut, okay. Gut. Ja, ich glaube nochmal, wichtig ist, dass jetzt nochmal konkret Gespräche geführt werden, nicht wie das wieder, wir kennen das so, wir führen mal Gespräche, ja, und dann passiert nichts. Dann hier wirklich mal mit den verantwortlich mit den Entscheidungsträgern redet, also sprich mit dem Bürgermeister hier in Soest, bei dem man mal konkret wirklich ein neues Nutzungskonzept kurzfristig auch erarbeiten kann, das ist einfach viel zu schade, dass es gekommen ist, muss ich betonen. Also das ganze Ding steht auch unter Denkmalschutz und wobei sich der Denkmalschutz wohl schon auf Druck der Stadt bewegt habe, dass nur die vorderen vier Gebäude irgendwie stehen bleiben müssten, aber ich finde es eigentlich als Ressort sehr schön. Ja. Muss sagen. Ja, gut. Das ist eine schöne Beschreibung der Situation hier vor Ort. Ich hoffe, ihr kommt da voran in Soest und wir werden, denke ich, auch darüber berichten, wenn ihr was erreicht habt oder wenn es weitergegangen ist. Ja. Vielen Dank, Robert. Vielen Dank, Sven. Vielen Dank. Ja, Krähennest hier. Blödsinn. Ihr hört die Aufnahme ja weiter, weil die interne Aufnahme geht nahtlos weiter. Wir haben uns jetzt zurückgezogen in den Kasernenbereich und der Sven wollte jetzt nochmal ganz kurz erzählen, was er so für eine Vision hat oder was er, der ganze KV. So ist diese Vision, das ist erstmal nur deine Vision. Das ist immer auch nur meine Vision, richtig. Gut, also, dann schieß los. Ich meine, der KV so steht da natürlich hinter mir. Also, wir haben vielleicht im Vorfeld schon mal gesehen, dass wir hier so einen kleinen Podcast über diese Kaserne gemacht haben in Soest. Die Alarmkaserne, das ist eine ehemalige belgische Kaserne, die steht im Moment leer, beziehungsweise wird genutzt von Vereinen und Künstlern. Und hier gibt es einen Block, der derzeit noch komplett leer steht, der wurde teilweise noch als Lager benutzt. Mhm. Das ist der Block 1, das ist hier der kleinste Block, den es hier gibt. Und derzeit gibt es Bestrebungen, dass die ansässigen Künstler und Vereine dieses ganze Gelände hier kaufen. Mhm. Und ich möchte gerne, dass wir Piraten damit an Bord gehen und einen dieser Blocks kaufen und zu einem Schulungs- und Tagungszentrum ausbauen. Wofür brauchen wir das? Also was kann man da machen? Für die Leute, die jetzt nicht wissen, was man in der Parteischulungszentrum machen. Wir wissen ja zum Beispiel, dass jedes Jahr in Kassel zwei große Veranstaltungen der Piraten gibt, in der Jugendherberge. Das ist zum einen die Marine, das ist hier das Vorständetreffen. Das ist zum anderen die Open Mind. Das ist ja jetzt nicht direkt eine Parteiveranstaltung, aber das ist halt eine Veranstaltung, wo Leute von der Partei hauptsächlich sind und auch Leute, die es organisieren aus der Partei. Für diese beiden Veranstaltungen, oder ich sage für eine von diesen Veranstaltungen, da fließt so viel Geld an diese Jugendherberge, da macht man sich kein Bild von. Also es geht schon weit über 10.000 Euro hinaus, dafür, dass wir am Wochenende da sitzen und tagen. Nicht schlecht. Jeder muss da seine Übernachtungskosten tragen. Dann darf ich vielleicht nochmal erinnern, wenn wir irgendwie Tagungen im Unperfekthaus haben, was da für eine Kohle fließt. Ja. So, und wenn wir unser eigenes Tagungs- und Schulungszentrum haben, können wir solche Veranstaltungen dort machen. Ja. Das Geld fließt in unsere eigene Tasche, in die Tasche der Partei. Mhm. Wenn man das mal hochrechnet, dass so eine normale Veranstaltung, rechnen wir mal bitterböse, klein mit 10.000 Euro ja. für ein Wochenende, da hast du im Grunde genommen in einem Jahr schon die Erwerbskosten von diesem ganzen Gebäude draußen. Wenn du jedes Wochenende eine Veranstaltung hast? Ja, nicht jedes Wochenende. Mhm. Also ich meine, dass die Gebäude hier sind natürlich sehr günstig, weil da muss natürlich viel gemacht werden, klar. Aber ich denke mal, wir sind so viele Leute, wir können auch so viel anpacken, das würde sich lohnen. Und mhm. Ich sehe da eben als Träger der ganzen Geschichte die Piratenpartei, die Bundespartei, also die Gesamtpartei. Ich sehe den Landesverband NRW beispielsweise als Träger. Sie muss ja nicht monetär sein, nur hier bietet sich gerade an, weil es sehr günstig ist. Also so ein Gebäude würde 30.000 Euro kosten ungefähr. Mhm. Weißt du, hast du schon mal irgendjemand was gesagt zu Renovierungskosten? Weil ich sag mal, sind alte Kasernengebäude, ist da viel zu machen? Dämmung, Ausbau, ja, Technik? Ja, da muss schon viel gemacht werden, aber es ist im Grunde genommen eine komplette Erschließung, die hier stattfinden müsste. Natürlich müsste dann auch irgendwie dann Aufzüge da rein, weil es ist dreistöckig, dieses Gebäude. Und wir müssen natürlich sehen, dass wir das auch barrierefrei hinkriegen. Das ist ganz wichtig für uns als Piraten, glaube ich. Auf jeden Fall. Ja. Und der Vorteil ist halt eben, ja gut, also ich kann es nicht beziffern, was wir zahlen müssten. Die Stadt hat hier mal eine Planung gemacht und da waren für die großen Gebäude jeweils eine 500.000 Renovierungskosten angedacht. Aber die sind auch ungefähr doppelt so groß wie das, was ich da im Auge habe. Mhm. Also sag mal, müsste man sagen, 500.000 maximal. Ja. Jetzt von der Schätzung, die ich schon mal vorgelegt habe. Schätzt, wenn wir alles reinrechnen mit Umbau, ich sag mal, ich will unterm Dach da auch gerne einen kleinen Herbergsbetrieb haben, dass die Leute auch da schlafen können. Sehr, sehr kostengünstig. Und da hat eben, wenn sie was zu zahlen, dann für die Partei. Ja, 500.000 denke ich mal, dann sind wir aber auch fertig. Und ich sag mal, mit Eigenleistungen kommen wir da auch mit der Hälfte hin. Klar, es ging jetzt nur erstmal um überhaupt zu sagen, es gab da mal was, wie hoch liegt das? Ja. Gut, die Frage ist natürlich jetzt, hast du das schon mal an die Bundespartei und sagst gerade Trägerschaft kommuniziert, an die Landesverband? Gut, der Landesverband weiß es, weil du bist der Chef des Landesverbandes. Ja. Der Vorstand hat es ja auch schon gesehen, Robert Stein hat sie eben auch schon gesehen, das hat ja auch schon mal vorbeigefahren. Also ich habe den Leuten auch schon gezeigt, was für ein Gebäude das ist, was ich da im Auge habe. Vom Bundesverband hatte ich damals den Kunde darüber informiert und der war auch nicht abgeneigt. Der ist natürlich jetzt nicht mehr im Vorstand, da müsste man eventuell nochmal sprechen, aber ich glaube, das ist halt die Stimmung auch nicht so, das liegt ja an einer ganz anderen Geschichte. Aber es geht ja nicht nur um die Partei, also im Grunde genommen könnte sich ja hier auch die kommunalpolitische Bildungswerk mit einbinden, sprich die Stiftung. Ja. Das ist ja derzeit, gibt es da ja Gründungsgedanken hier in NRW, beziehungsweise es wird demnächst gegründet. Ja, du sagst also ganz kurz, es soll eine Stiftung geben der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Und die befindet sich schon in der Gründung. Also das ist schon konkret. Das wird demnächst wohl, also das hat die Fraktion hauptsächlich vorangetrieben. Was da der genaue Stand ist, weiß ich jetzt allerdings nicht. Ich weiß allerdings, dass es da wohl schon irgendwie auch ein Regelwerk gibt, also sprich eine Satzung. Und also so weit sind wir da schon, dass es so konkret ist. Und da geht es schlicht und ergreifend auch darum, dass wir da auch Fördermittel bekommen für diese kommunalpolitische Bildungswerk. Für diese Stiftung und die möchte man halt eben schon 2013 abgreifen oder beziehungsweise darauf zurückgreifen. Mhm. Abgreifen wird sich irgendwie so ein bisschen nein. Gut, klar. Du bist jetzt also nicht ganz firm, was diese Stiftung angeht. Nee. Gut, also kann ich dich jetzt nicht fragen, was da jährlich rumkommt. Also was nee, ich mit immer ich sag mal, gut. Wenn wir jetzt aber eine Stiftung in Nordrhein-Westfalen gründen, das Häuschen in Nordrhein-Westfalen steht, warum muss da die Bundespartei noch eingebunden werden? frage ich mal ganz doof. Muss jetzt nicht unbedingt. Also es ist, kommt natürlich immer darauf an, wer sich daran beteiligen möchte und wer davon partizipieren möchte letztendlich. Es gibt ja genug Bundesveranstaltungen, jetzt zum Beispiel der Gesundheitskongress, den wir auch unterstützen, finanziell aus NRW heraus, der auch wieder im Unperfekthaus stattfindet. Das heißt, die Leute, die da hingehen, die müssen wieder was sind das für 2 Tage, ich glaube irgendwie 50 Euro oder so. Ne? Ja, klar. Das ist immer Eintrittspreis da abdrücken. Ja, das ist ja im Unperfekthaus, sollte man fairerweise sagen, das ist das Verpflegung. Ja, das Eintritt ist inklusive inklusive Verpflegung. Genau. Genau. Und das sind halt eben dann Posten, die dann wegfallen. Man muss mal überlegen, wenn da 100 Leute hinkommen, die zahlen jeweils 50 Euro, dann sind wir auch wieder bei 5.000 Euro. Klar, gut, Verpflegung müsste man gucken, aber... Ja, wenn man hier halt eben dann irgendwie auch noch eine kleine Kneipe reinbaut, wo dann die Leute hier eben zum Penny fahren und eine Kiste Wasser und eine Kiste Mate und eine Kiste Bier einstellen, wenn sie das alles selber in die Hand nehmen können, fährst du da wesentlich günstiger mit. Ja, gerade das ist natürlich auch eine Frage der Partizipation. Weil das kann sich nicht jeder leisten, weil die Funktion auch in UPR reinzuschicken. Genau. Aber wenn du hier umsonst hinkommst, Punkt, fertig, dann bist du halt dabei. Ja. Ja. Gut. Mir fällt jetzt nichts mehr ein, dazu zu fragen. Okay. Hast du noch irgendwas, was du sagen kannst? Kann man sich gerne an mich wenden. Auch gerne mal Handwerker oder Architekten, die sich das gerne mal mit mir anschauen möchten. Mhm. Ich kann da was arrangieren, dass wir da reinkommen und uns das ganze Ding mal angucken können, dass wir vielleicht eine Probe oder eine genauere Beschätzung ablegen können, was da zukommen würde, bevor ich da weitere Schritte unternehme. Also ich bin dran wie mit den anderen Mietern von der Anlasskaserne, dass die mich jedes Mal einladen, wenn hier was stattfindet, in Gesprächen. Aber das ist halt eben auch noch alles relativ unkonkret. Klar, ist eine Idee, haben wir ja gesagt. Ja. Es hängt ja sowieso davon ab, hat man ja im ersten Teil schon gesagt, wie es hier weitergeht. Genau. Stadt Soest hat da die Finger oder möchte die Finger da reinstecken. Ja. Ob die Stadt Soest damit umgehen kann, ist so die andere Frage. Oder ob es ein Leuchtturmprojekt wird für eine einzelne Partei, damit sich der nächste Wahl wieder lohnt oder so. Das weiß man halt nicht. Ja, wir haben schon so viel Mist gebaut. Die brauchen sowas eigentlich. Aber gut, das kriegen sie nicht. Ja gut, also das müssen wir abwarten. Aber das ist eine Idee, die im Raum steht. Ja. Wenn ihr darüber diskutieren wollt, könnt ihr... Können wir auch gerne was machen oder irgendwie sowas. Bin offen. Ja, sie sind ja die Arbeitsräume der Partei, des Kommunalverbandes. Kreisverbandes, Entschuldigung. Ja, ich, ne? Ja, auch Müller. Okay. Ja, ich habe gestern noch bis spät in die Nacht irgendwelche Podcasts bearbeitet. Okay. Selber schuld. Nein, also wenn ihr es besichtigen wollt, die Arbeitsräume sind hier. Ich denke mal, da kann man jederzeit, wenn ihr was ist, einfach anfragen. Kontakt da zum Kreisverband Soest. Ja. Direkt an den Fitz sich wenden oder halt, ich guck mal, dass ich die bei YouTube unten runter bzw. im Blog auch reinschreibe, dann findet er die da. Alles klar. Super, Sven, ich danke dir. Jo. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East Meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.